NDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Gisela. Und die Gisela ist 73. Guten Morgen, Gisela. Guten Morgen, Domian. Weswegen rufst du an, Gisela? Ja, ich rufe wegen dem Thema vorgestern an. Ja. Über Ärztepfusch. Mhm. Und zwar bin ich im Juni 2008 an einem Mammakarzinom erkrankt. Erklärst du, was das für ein Karzinom ist? Ja, das ist Brustkrebs. Ja. Und bin dann operiert worden und habe dann Bestrahlungen 33 bekommen. Und im Dezember 2008 bin ich dann enduntersucht worden und dann stellte man fest, dass ich einen Schädeltumor habe. Mhm. Oben genau an der Kopfdecke. Mhm. Und da Anfang Dezember war und mein Mann auch schwer an Krebs erkrankt war, hat man mir dann gesagt, sofort operieren, kommen Sie übermorgen rein, operieren, sind Sie Weihnachten wieder zu Hause. Mhm. Ich habe mich dann darauf eingelassen und bin dann auch operiert worden und 2 Tage vor Weihnachten entlassen, ohne erstmal noch kein Ergebnis. Die 2 Stücke Schädeldecke sind eingeschickt worden zu einer Untersuchung. Man hat 2 Stücke rausgenommen? Ja, mhm. So circa 5 Markstücke groß. Ach, so groß? Ja. Weil man in diesen Stücken die Tumore vermutet hat oder angenommen hat? Richtig. Mhm. Ja, hab aber, bitte? Erzähl mal weiter. Ja, hab aber dann noch kein Ergebnis bekommen, weil man gesagt hatte, sie hätte noch keinen Bericht und ich sollte mich bis nach Weihnachten gedulden. Nach Weihnachten bekam ich immer noch kein Ergebnis. Das neue Jahr kam, noch immer kein Ergebnis. Und was schon sehr komisch ist. Ja. Ja. Ja, war auch sehr beunruhigend. Und eine andere Ärztin, die das auch also kurios fand, die wusste, wo diese Pathologie war, hat sich daran gewandt. Und dann hat man ihr die Auskunft gegeben, beide Knochenstücke waren gesund. Es war also überhaupt nichts da drin. Wie? Das heißt, man hat an der falschen Stelle operiert? Ja. Man hat die falschen Stücke rausgenommen? Richtig. Ja. Und der betroffene Teil des Knochens war noch immer da? Ja. Die Ärztin hat mich dann zu einem MRT geschickt. Auch zu dem gleichen Institut, die das erste MRT gemacht haben. Mhm. Ja, und die stellten dann fest, dass also der Tumor genau in der Mitte oben auf der Schädeldecke noch in der gleichen Größe war. Das ist ja unfassbar. Aber wieso haben die überhaupt 2 5-Mark-Stück große Knochenteile rausgenommen? Ja, das war also auch schon ziemlich kurios. Und zwar am Tag vor der Operation wollte man auf der Kopfdecke das anzeichnen, wo der Tumor saß. Und dieser Apparat hat irgendwie nicht funktioniert. Mhm. Und dann hat der Arzt gesagt, ach, das MRT ist erst 1 Woche alt, das machen wir dann in der OP nach MRT. Mhm. Mhm. Und da nehme ich an, dass die die Stelle gar nicht getroffen haben. Und haben anstatt einem Stück, die hatten also nur, sagen wir mal so 6-7 Zentimeter von den Haaren wegrasiert. Ja. Und wie ich nachher meinen Kopf gesehen hatte, war oben fast die ganze Schädeldecke abrasiert. Das heißt, eigentlich muss der Chirurg vorher genau gewusst haben oder sollte er wissen, wo der Tumor sich befindet. Richtig. Und entsprechend dann auch so in die Operation hineingehen. Richtig. Das ist ja unfassbar. Die ganze Zeit, während du gewartet hast auf diese niederschmetternde Nachricht, war der Kopf offen in dieser Zeit? Nein. Wie haben die diese beiden Stellen wieder geschlossen? Das weiß ich nicht. Die haben ja die Knochen rausgenommen, also nehme ich an, dass sie mit irgendeiner Masse diese Stellen geschlossen haben. Das heißt, das hat man dir auch nicht mal ordentlich erklärt? Nein. So, wie ging es dann weiter? Nun wusste man, wo der Tumor sitzt. Und jetzt, was passierte dann? Ich habe also dann, oder vielmehr mein Bruder hatte dann sich an das Krankenhaus gewandt. Ja, und dann hat man uns eingeladen ins Krankenhaus und hat dann uns gesagt, ja, also da wäre was schiefgegangen und da wären also noch 30% wären noch verblieben. Ja, und dann 30%? 30%. Und dann haben wir gesagt, nein, wir haben ja ein neues MRT. Das sind 100%. Das haben die dann also verneint. Mhm. Und ich war aber so fertig. Mhm. Ja, also ich bin weinend raus. Ja, und wusste im ersten Moment gar nicht mal, was war. Mhm. Ja, natürlich, man ist ja auch geschockt. Außerdem hast du eine Operation durchstehen müssen, die ja auch nicht ohne Risiko ist. Und alles für nichts. Ja. So, hat man dich dann nochmal neu operiert? Nein. Nein? Nein, das wollte ich auch nicht. Ich war dann zwischenzeitlich durch diese bekannte Ärztin, die hatte mich dann an einen Professor überwiesen. Ich habe dann alle Aufnahmen mitgenommen, der hat sich das dann alles angeschaut. In einer anderen Klinik? In einer anderen Klinik, ja. Der wird wahrscheinlich den Kopf geschüttelt haben, als er das erfahren hat, was man mit dir gemacht hat. Ja, er war also ziemlich stumm erstmal. Mhm. Ja, hat sich das alles angesehen und dann hat er mir den Rat gegeben, ich sollte mich doch nicht sofort neu operieren lassen, sondern immer wieder jedes Jahr ein MRT machen und das eben beobachten. Das heißt, wenn du sofort an diesen Arzt gekommen wärst, hättest du dir sämtlich die Operation sparen können? Ja. Wie? Nun war das 2008, hast du gerade gesagt. Richtig. Wie geht es dir denn heute? Ich habe immer noch also ziemliche Kopfschmerzen. Immer so das Gefühl, als wenn man mir so an der Schädeldecke ziehen würde. Mhm. Ja, aber Gottlob, der Tumor vergrößert sich also nicht sehr, im vergangenen Jahr um 1 Millimeter, sodass ich also auch da nicht viel dran machen lassen möchte, solange er so ruhig ist. Und du bist weiter in Behandlung bei diesem besagten Professor? Nein, der war also ziemlich weit weg. Mhm. Ja, ich wohne also in der Mitte Deutschlands und das war also im Norden. Achso, den hast du als besonderen Fachmann nur damals aufgesucht? Richtig. Aber dann war der Ratschlag richtig, oder? Ja. Das Risiko bin ich dann eingegangen. Und es besteht nicht die Gefahr, dass dieser Tumor, der jetzt noch da ist, dass der streut? Das kann ja bei jedem Tumor passieren. Hm. Ja, wo, glaub, bei jedem nicht, aber egal. Was hast du denn unter dir gegen dieses Krankenhaus unternommen, die dir das angetan haben? Ich habe nichts unternommen, aus dem einfachen Grunde, mein Mann war ja auch sehr schwer an Krebs erkrankt. Mein Mann ist dann Anfang Januar auf die Intensivstation gekommen. Mhm. Und ich war also dann auch vielleicht, Gottlob, abgelenkt. Ja, und ich habe dann also meinen Mann ziemlich krank wieder nach Hause bekommen. Mein Mann ist dann auch im Juni verstorben. Das heißt, du hattest gar keinen Sinn für eine juristische Auseinandersetzung? Oder nein, sowas. Ich hatte auch keine Nerven. Mhm. Und ich habe mir dann auch gesagt, was nützt mir das, ein Krankenhaus hier auf Schadenersatz oder Geld zu verklagen? Das bringt mir ja meine Gesundheit nicht wieder. Das stimmt schon. Und ich kann auch verstehen, dass du in der besonderen Situation das nicht gemacht hast. Generell sollte man es schon machen, um einfach auch den Druck zu erhöhen auf Krankenhäuser und Ärzte, dass die sich verdammt nochmal am Riemen reißen müssen. Hier geht es um Menschen und Menschenleben, dass eben so etwas so gut wie nicht vorkommen sollte. Ja, es war auch eben enttäuschend, dass eben auch der Chirurg also nicht einmal sich an mich gewandt hat, sich entschuldigt hat. Das finde, da muss ich dir wirklich recht geben. Ich meine, in jedem Bereich des Lebens machen Menschen Fehler. Und so kann es natürlich auch in der Medizin passieren. Aber dann sollte man doch zumindest so viel Rückgrat haben als Arzt, dass man sich dann bei einer Patientin wie dir zumindest entschuldigt und sagt, es tut mir sehr, sehr leid, es dass mir das passiert ist. Ja, der Arzt, mit dem wir das Gespräch hatten, der hat dann gesagt, ja, Sie können uns ja verklagen, Sie können sich ja einen Anwalt nehmen. Also ein bisschen rotzig, kaltschnäuzig, wie er hingesagt. Ja, jetzt nicht rotzig oder kaltschnäuzig, aber einfach, na ja, also können Sie ja machen. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich habe Krebs. Die werden also den Prozess so lange rausziehen, die werden sagen, was will die denn? Wir schieben. Ja, und die stirbt dann sowieso bald. Also wie gesagt, trotz aller schlimmen Dinge, die da passiert sind, ist es ja doch irgendwie noch, hat es sich ja gut gefügt. Ja. Wir reden noch miteinander. Ja. Das ist 7 Jahre her. Und dieser Tumor hat sich nicht vergrößert oder nicht wesentlich vergrößert. Nicht wesentlich. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Richtig. Dann drücke ich weiter die Daumen oder drücke die Daumen, dass es weiter so bleibt und dass du noch viele gute Jahre haben wirst. Vielen herzlichen Dank. Von Herzen alles Gute, Gisela. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Und hier ist die Ursula. Und Ursula ist 47. Guten Morgen, Ursula. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo. Ursula, es fällt mir jetzt gerade ein bisschen schwer, über mein Thema zu reden, weil mich das jetzt mit Gisela so mitgenommen hat. Aber leg mal los. Ja, also wir bleiben in der Medizin. Ah, okay. Ich bin medizinische Fachangestellte hier in einer mittelgroßen Stadt. Und ich schäme mich ziemlich fremd. Was ist eine medizinische Fachangestellte? Was genau machst du? Also ich bin Arzthelferin. Früher hießen wir Arzthelferin. Ach so, das heißt so heute. Okay. Ja. Genau, und davor hießen wir Sprechstundenhilfen. Mhm. Da sind wir so ein bisschen empfindlich, weil wir ja nicht der Sprechstunde helfen, sondern dem Arzt. Aber gut. Ja. Okay, da sind wir so ein bisschen knietzig. Mhm. Ich verstehe. Gut, ja, wie gesagt, also ich schäme mich ziemlich fremd für meinen Chef. Mein Chef ist Anfang 70. Er leidet an Bluthochdruck und nimmt dementsprechend auch Medikamente ein, die ihn entwässern, um den Blutdruck und um die Niere zu entlasten. Mhm. Was zur Folge hat, dass er seine Harnblase nicht immer unter Kontrolle hat. Er pieselt in die Hose. Ja. Was für ein Arzt ist er? Was für eine Praxis ist das? Das ist ein Facharzt für Augenheilkunde. Mhm. Und wie das halt bei Medizinern oftmals so ist, oder meistens so ist, man hat weiße Hosen an, ein weißes Oberteil, ein weißes Hemd. Man sieht das natürlich. Ja, aber er sieht es doch auch. Und er merkt es doch auch. Er merkt das auch, denke ich. Und das Problem ist in der Praxis auch bekannt. Wir haben uns schon mit seiner Tochter auseinandergesetzt und haben gesagt, guck doch, dass du für den Papa immer irgendwelche Ersatzhosen in der Praxis hast. Mhm. Aber er redet sich da immer so, ja, das ist so ein unausgesprochenes Problem. Weißt du, er sagt dann immer, ja gut, wer mich liebt, der liebt mich auch so. Ja, das ist aber eine Einstellung als Arzt. Ja. Das, übrigens, wieso arbeitet der noch? Der ist 70. Ja, ja gut, also es gibt ja im Prinzip keine Altersgrenze. Nein, natürlich, aber wahrscheinlich hat er doch genug Kohle verdient, dass er sich auch getrost zurückziehen könnte. Natürlich, also ich würde es an seiner Stelle auch tun. Er hat seine Schäfchen im Trocknen. Mhm. Also ich würde nicht mehr arbeiten, aber... Fällt das denn dem Patienten auch auf? Hat dich jemand mal angesprochen? 100%, also es fällt hundertprozentig auf, wenn man es A sieht, B natürlich riecht. Aber es hat mich persönlich jetzt noch niemand drauf angesprochen. Kommen denn überhaupt noch genügend Patienten? Es kommen sehr viele Patienten. Weil sie ihn kennen oder weil er ein guter Arzt ist? Er ist eine absolute Koryphäe. Mhm. Also er ist wirklich auf seinem Fachgebiet, er ist ein Papst. Also das muss man wirklich sagen. Ah ja. Und also wir merken das auch immer, wenn wir für andere Ärzte Urlaubsvertretungen machen. Aber immerhin hast du ihr so ein Verhältnis zu der Tochter, dass ihr offen mit der Tochter reden könnt. Ja. Ja, nur was nützt die Hose, weißt du, in der Praxis, wenn er sie nicht anzieht. Mhm. Und das Einzige, was ich dann ab und zu mal sage, er vergisst doch ab und zu mal, wenn er auf Toilette war, seinen Hosenladen zuzumachen oder auf die Toilettenspülung zu drücken. Also da sage ich dann auch ab und zu, Herr Doktor, gucken Sie mal hier auf Ihren Hosenladen, der ist offen. Mhm. Und dann sagt er immer, oh Gott sei Dank, sagst du mir das? Mhm. Und nicht irgendein Patient. Und also er geht ja noch so ein bisschen flapsig mit um, ja, ohne zu kapieren, wie heikel das eigentlich ist. Ja, eben. Und weißt du, ich habe jetzt nun, also ich habe eine Kollegin, die macht immer den Nachmittagsdienst, die ist seit, oh Gott, frag mich, 15 oder 20 Jahren in dieser Praxis. Mhm. Ich bin nun gerade erst mal seit einem halben Jahr dabei und also die Kollegin hat schon komplett resigniert. Hat die denn auch mit ihm unter vier Augen schon mal darüber gesprochen? Ja klar, schon ganz oft und sie sagt so, ich kann es jetzt nicht mehr ändern, ich bin es jetzt auch wirklich leid. Und das finde ich wirklich merkwürdig, wenn seine Tochter mit ihm spricht, wenn eine langjährige Kollegin, Mitarbeiterin ihm das sagt, dass er das ignoriert. Was ist denn das für ein Typ? Ist der so, wie kann man das deuten, dass er das ignoriert? Also wie sagt meine Kollegin immer so schön, er ist ein Riesenbaby. Und er hat keine Familie, also er ist zweimal geschieden, hat vier Kinder insgesamt, die in der kompletten Weltgeschichte verstreut sind, selbst alles Mediziner. Und also ich persönlich weiß jetzt auch nicht, wie ich ihn darauf ansprechen soll. Da bin ich jetzt auch relativ ratlos, wenn alle es schon gemacht haben. Die Tochter, die langjährige Mitarbeiterin, eine Ehefrau gibt's leider nicht. Du hast es mehr oder weniger auch schon gesagt und hast ihn darauf hingewiesen, obwohl du so neu erst in der Praxis bist. Ja, ja. Was will man da machen? Tut mir so leid. Weißt du, ich habe nun versucht, in diese Praxis neuen Schwung reinzubringen. Ich meine, gut, ich bin jetzt auch nicht mehr so die Jüngste, aber ich habe nun 30 Jahre Berufserfahrung und weiß genau, wie so eine Praxis zu funktionieren hat. Das Problem wäre ganz einfach zu lösen mit einer entsprechenden Pampershose oder was man da so anzieht. Ja, das habe ich ihm ja auch schon gesagt. Also so ein bisschen so nebenbei im Nebensatz und sagt, Mensch, Herr Doktor, haben Sie schon gesehen, es gibt ja ganz tolle Hosen, die sieht man ja gar nicht. Ich würde mich in Grund und Boden schämen, wenn mir das jemand sagen würde. Ja. Und wenn mir das jemand zum zweiten Mal sagen würde, zudem er so viel Publikumsverkehr hat und die Leute das dann wie du gerade auch schon sagtest, natürlich alle sehen, weiß ich auch nicht, was man da machen kann. Und wie gesagt, also zumal ich nun gerade versucht habe, frischen Winter in diese Praxis reinzubekommen und die Patienten, die bei ihm jetzt waren oder immer noch sind, die sind so seine Altersgruppe. Und ich habe dann halt mal versucht, so ein bisschen, auch an der Uni mal so einen kleinen Aushang zu machen oder dann auch mal Visitenkarten zu verteilen, dass dann auch mal jüngere Leute auf uns zukommen. Und also der Ansturm ist wirklich riesengroß. Aber du könntest doch eventuell oder ihr könntet doch mit der Tochter, wenn die Tochter zugänglich ist, arbeitet die Tochter auch in der Praxis? Nee. Wie gesagt, die sind ja in der ganzen Weltgeschichte verstreut. Okay, ich dachte, dass die eine Tochter da in der Praxis ist. Aber die kommt ab und zu mal rein. Also ich bin jetzt seit einem halben Jahr da, ich habe sie bisher noch nicht gesehen. Ach so, aber du weißt, dass die Tochter mit ihm darüber gesprochen hat, von der anderen Kollegin? Ja, oder wie? Von einer anderen Kollegin weiß ich das, ja. Da müsstest du mit der anderen Kollegin mal beratschlagen, ob die nochmal mit der Tochter spricht, ob es nicht vielleicht einen Kollegen oder einen Freund gibt, der wirklich Einfluss auf ihn hat und dass man es über die Schiene versucht, dass es wirklich ein Mensch mit großer Autorität ihm freundschaftlich sagt. Das wär jetzt noch eine Idee. Wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich das mal versuchen. Also die Tochter ist ja der beste Anknüpfungspunkt. Ja, das würde mir jetzt spontan nicht anfallen, wen ich da ansprechen sollte. Du sollst die Tochter fragen. Die Tochter, die Tochter weiß ja dann mehr Bescheid aus seinem auch privaten Umfeld, ob man da vielleicht jemanden. Ob es da jemanden gibt, der so ein bisschen auf ihn einreden kann. Genau, dessen Wort bei ihm sehr zählt. Mann, sonst habe ich da keine Idee, Ursula. Du, mir ist das so peinlich, weißt du, ich versuche da wirklich alles und er ist so ein lieber Mensch. Und er ist so ein angenehmer, Chef. Also ich lasse wirklich auf ihn nichts kommen. Versucht nochmal den Draht über die Tochter zu gehen. Ich glaube, wenn, dann könnte das vielleicht das Beste sein, dass die euch noch, oder dass die Tochter jemand anderen anspricht. Ja, aber das hat ja meine Kollegin schon des Öfteren getan. Nochmal versuchen. Du meinst, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Ja, allerdings, wenn es wirklich. Wahrscheinlich ist es auch zunehmend das Problem, ne? Dass es schlimmer wird. Ja, genau. Also es ist mindestens zweimal die Woche und ich bin ja schon froh, wenn er morgens mit trockener Hose reinkommt. Und dann hoffe ich immer, mein Gott, hoffentlich hält er den Tag durch. Gut, dass das nicht mein Augenarzt ist. Ursula, versuch's nochmal so. Ich habe sonst keine Idee. Okay. Alles Gute. Ja, ich danke dir. Danke für dein Ohr. Danke sehr gerne. Tschüss. Ciao. Alles Liebe. Tschüss. Und es geht gleich weiter mit Manfred. Und Manfred ist 70. Guten Morgen, Manfred. Guten Morgen, Jürgen. Manfred, um was geht's bei dir? Ich habe seit mehreren Wochen wieder Suizidgedanken. Lebst du alleine? Ja. Warum hast du diese Gedanken? Das fing im Kindesalter an, wo ich von meinem Stiefvater jahrelang sexuell missbraucht wurde. Mhm. Vom 4. bis zum 12. Lebensjahr. Mhm. Und dann war dann Schluss gewesen. Ich habe ein Messer aus der Schublade geholt und habe gesagt, wenn du mich noch einmal anpackst, stehe ich dich ab. Und dann war Ruhe? Dann war Ruhe. Hat die Mutter, der Vater das erfahren von dir? Ich sollte es nicht weiter sagen, weil er hat mir gedroht, meiner Mutter was anzutun. Deswegen habe ich das auch nicht weiter verfolgt danach. Mhm. Was dann allerdings, was ich später erfahren habe, er war während des Krieges bei der Waffen-SS und saß in Paris im Zuchthaus und war zum Tode verurteilt, mhm. weil da auch Sachen vorgekommen sind, die überhaupt mir nicht weiter zu erörtern ist, dann anschließend in englische Kriegsgefangenschaft gekommen und dann 1947 entlassen worden. Das heißt, er hat seine eigene Geschichte, die vielleicht auch dramatisch war. Somit könnte man das erklären, dass er ein gebrochener Mann war, was aber keine Entschuldigung ist für das, was er getan hat. Das hat er meistens im Alkoholzustand getan, im Alkoholisierten. Was ist mit deinem leiblichen Vater? Bitte? Mit deinem leiblichen Vater. Der lebt nicht mehr. Mhm. Lebte der damals auch nicht mehr? Nein, der ist im Krieg gefallen. Ah ja. Du glaubst, dass das die Ursache ist für deine Suizidgedanken, die ja, sich durch das... Ja, da kommen noch mehr Sachen. Also es ist 1983 bin ich geschieden worden. Beziehungsweise ich habe mich scheiden lassen, weil meine damalige Frau meinen Kindern während meines Krankenhausaufenthaltes 1982 hat sie den Kindern abends Schlaftropfen gegeben und ist dann auf Juchai gegangen. Mhm. Das heißt, die Kinder, die waren damals 4 und 9 Jahre alt. Mhm. Und hat den Kindern abends Druxalettensaft gegeben und ist dann zum Schnackseln weggefahren. Wie bist du ihr auf die Schliche gekommen? Ich hatte abends, wie immer, vom Krankenhaus aus angerufen. Und da hat sich keiner gemeldet, so gegen 19 Uhr. Mhm. Da denke ich auch, vielleicht ist die Mutter mit den Kindern essen gefahren oder bei Freunden oder wo auch immer. Ich rufe später nochmal an. Mhm. Da habe ich dann gegen 11 Uhr nochmal angerufen, ging immer noch keiner ans Telefon. Und das habe ich dann schellen lassen, bis das dann mein großer Sohn, der war damals 9 Jahre alt, ans Telefon kam und habe ihn gefragt, ich sage, was ist bei euch los? Sag ich, wieso geht keiner ans Telefon? Sag ich, wo ist die Mama? Mhm. Ja, die ist nicht da. Sag, wie, die ist nicht da? Sag, ihr seid allein im Haus? Ja. Da kamen wir so kurz noch ins Gespräch und da sagte mir auf einmal, wir müssen auch Saft nehmen. Ah, verstehe. Ich sage, was für ein Saft? Mhm. Ja, weiß ich nicht. Sag, seid ihr krank? Nein. Mhm. Ich sage, wo steht der Saft? Ja, im Apothekenschrank. Und so holen wir den mal bitte ans Telefon. Mhm. Dann liest du mir vor, was da drauf steht. Ich verstehe, Manfred, dass das dann rausgekommen ist. Du hast gesagt, da sind noch mehrere Sachen in deinem Leben vorgefallen. Was war noch besonders schlimm? 1990 im April hatte ich einen folgenschweren Autounfall in Bonn am Verteilerkreis. Mhm. Da habe ich mein Verschulden, 2 Menschen ums Leben gekommen. Mhm. Erst ein Motorradfahrer. Durch dein Verschulden, was hast du gemacht? Ich weiß von dem Unfall nichts. Aber wenn du nichts weißt, so wissen andere doch man bestimmt, geht, was man geht davon aus, dass ich als Diabetiker eine Unterzuckerung während des Fahrens bekommen habe. Das heißt, du hast die anderen übersehen, oder wie? Ja, wie gesagt, ich weiß von dem Unfall selber nicht. Das ist mir schon klar, aber man wird es dir erzählt haben hinterher, was ja, passiert ist. Durch die Presse hat man mich als Todesfahrer, Amokfahrer. Okay, aber es gab ja sicher einen Gerichtsprozess, wo das genau dargelegt wurde. Ja, es war schwer gewesen. Da spielten noch andere Sachen eine Rolle, weil 2 Tage nach dem Unfall auf dem Sicherungsgelände 2 Mechaniker, Kfz-Mechaniker am Auto waren und haben den Tempomat abgeklemmt. Deinen Tempomat? Am Auto. Ehe wir das jetzt im Detail besprechen, Fakt ist, dass da 2 Menschen ums Leben kamen. Ja. Und Fakt ist, dass du schuld warst. Siehst du so oder glaubst du es nicht so richtig? Es ist passiert und ich bin auch verurteilt worden wegen fahrlässiger Tötung in 2 Fällen. Also die Verursachung siehst du bei dir? Ich bin mir nicht sicher. Aha, okay. Aber ich trage die Schuld halt in mir. Ich meine, das ist ja schon sehr gravierend. Gibt es noch etwas, was in deinem Leben eine große... Ja, 2002 bin ich an Krebs erkrankt. Und da hatte ich Lymphknoten und ein Peniskarzinom. Mhm. Und da wurde mir der Penis entfernt. Wie kann man zur Toilette gehen, wenn der Penis entfernt wurde? Ich laufe jetzt mit dem Katheter rum. Verstehe. Wie geht es dir gesundheitlich heute? Schissen. Ist der Krebs nochmal ausgebrochen? Nein, ich habe eine gute Chemo bekommen und eine Strahlentherapie. Mhm. Und der Doktor hatte mir damals 1,5 bis 2 Jahre noch zum Leben gegeben, mhm. 2002. Und ich hatte dann von der Palliativambulanz, die hatten mir eine Patientenverfügung mitgebracht, die ich dann auch unterschrieben habe. Und ist mir dann nach 4, 5 Jahren, ist mir die mal wieder in die Hände gefallen. Denke ich, was hast du da für einen Scheiß unterschrieben? Habe ich die wieder zerrissen. Ja, aber die Frage war jetzt gewesen, was... Ist der Krebs wieder ausgebrochen? Oder? Nein. Nein, das hast du ja schon beantwortet. Inwiefern geht es dir körperlich so schlecht? Ja, eigentlich schon nach der Krebs-OP, also 13 Jahre schon. Also du fühlst dich einfach körperlich... Zwei... Suizidversuche habe ich schon hinter mir. Aber worauf ich hinaus will, Manfred, es gibt keine akute neue Erkrankung im Moment. Nein. Du hast nur zu leiden an den Folgeerscheinungen der vorhergehenden Erkrankung. Hallo? Ja. Ja. Ich habe das jetzt nicht verstanden, Entschuldigung. Nein, es ist auch okay. Also ich habe das nur zusammengefasst, was du gesagt hast. Ich glaube, das Hauptproblem ist einfach das seelische Tal, ja, genau. In dem du im Moment steckst. Du hast ja Kinder, hast du ja gerade erwähnt. Ja. Kümmern die Kinder sich nicht um dich? Mit dem ältesten Sohn, da habe ich seit 3 Jahren keinen Kontakt mehr zu. Warum, weiß ich nicht. Und der jüngste Sohn, der kommt einmal in der Woche für ein paar Minuten, dann ist er auch wieder weg. Mhm. Waren es nicht 3 Kinder? Ne, 2. 2, mhm. Ja. Und wie sieht es aus mit Bekanntenkreis, Freundeskreis, Verwandten? Nicht mehr. Gar nichts mehr? Nein. Das heißt, im Prinzip bist du ziemlich alleine. Richtig. Vielleicht ist das ja genau das große Problem. Das könnte sein. Ich meine, ich war jetzt 14 Tage war ich in der LVR-Klinik. Mhm. bin da aber dann, ich bin freiwillig reingegangen. Also das bin ist aber auch nach 14 Tagen wieder abgehauen, weil die haben mir einfach nicht geholfen. Ich habe keine Antidepressivas bekommen, ich habe keine Therapie bekommen. Mhm. Da frage ich mich, was ich in so einem Haus soll. Mhm. Bist du denn bei einem Psychiater in Behandlung oder in Kontakt? Nein. Nein. Vielleicht wäre das auch mal ein sehr wichtiger Schritt, dass du erstmal psychiatrisch untersuchst. Ja, das ist schwer. Ich habe es schon mal versucht. Aber wenn man zu solchen Spezialisten geht, sei es Psychologe oder zum Psychiater, da muss die Chemie, die muss stimmen. Da gebe ich dir völlig recht, aber es gibt ja genügend, zu denen man ja gehen kann und die man sich aussuchen kann. Auf jeden Fall finde ich das, Manfred, das musst du machen. Du musst in eine psychiatrische Behandlung und in eine psychiatrische Abklärung. Wahrscheinlich wird es auch Medikamente geben, die dich unterstützen. Und was man darüber hinaus dann noch machen kann, das muss dir dann der Psychiater oder der Therapeut erklären. Du kannst. Und das ist ja das, was ich haben wollte an für sich in der LVR-Klinik. Was mich total dass wundert. Dass ich eine Einzelgesprächstherapie bekomme. Genau. Das wundert mich total, dass das dann nicht geklappt hat. Das ist nicht gemacht worden. Ich möchte jetzt, dass meine Psychologin mit dir spricht und dass man genau mit dir abspricht, wie, wann, wo du am besten hingehen kannst zu diesen Einzelgesprächen. Denn ich glaube, das ist wirklich sehr dringend nötig. Und damit wäre ich auch einverstanden. Ja, guter Manfred, dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich an und sie wird dir das dann genau erklären, was zu tun ist. Und ich bin sicher, dass du da einen Weg finden wirst. Das ist nett von dir. Von Herzen alles Gute und du legst bitte auf und sie meldet sich gleich bei dir. Dankeschön. Auf Wiederhören, Manfred. Tschüss. Ciao, tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.32 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema für nächste Woche erzählen, euch das mitteilen. Das Thema nächste Woche heißt, ich habe es gestern ja schon so ein bisschen angedeutet, das Thema nächste Woche heißt Lebensmittel. Und ich frage euch, habt ihr zum Beispiel extreme Essgewohnheiten? Wenn das so ist, dann meldet euch hier bei uns. Ich möchte gerne mehr darüber erfahren. Benutzt ihr Lebensmittel beim Sex? Hattet ihr schon mal ein besonderes Ekelerlebnis in einem Restaurant? Oder vielleicht arbeitet jemand von euch in der Lebensmittelindustrie und hat da etwas erschreckend Ekelhaftes schon mal gesehen und war Zeuge davon. Oder haben euch Lebensmittel schon mal sehr krank gemacht? Also, das große Thema Lebensmittel nächste Woche. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft nächste Woche Mittwoch ab 0 Uhr an und dann auch gerne während der Sendung Lebensmittel. Jetzt weiter mit der freien Themennacht und ich bin jetzt verbunden mit Saskia. Und Saskia ist 15 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Saskia, ich freue mich, dass du da bist. Ja. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Dass ich einen Brief gefunden habe von meinem Vater. An dich? Nein, an meine Mutter. Und wo hast du diesen Brief gefunden? In ihren Unterlagen. Hast du so ein bisschen rumgeschnüffelt da? Ja. Warum hast Weil sie mir eben öfters was, also ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, er ist jetzt im Gefängnis. Der ist im Gefängnis? Genau. Warum? Weil er mich damals sexuell missbraucht hat und ja, dann kamen eben mehrere Verhandlungen und so und dann... Wie alt warst du denn, als er das gemacht hat? Als das alles angefangen hat, war ich 6 Jahre alt. Und das ging bis zu welchem Alter? Bis 12. Bis 12? Genau. Und wie ist das dann rausgekommen? Ich habe das dann damals hat er das dann noch einmal gemacht und dann hat es mir gereicht, weil ich hatte Angst davor und dann habe ich irgendwann die Nummer gegen Kummer angerufen und die haben mich dann sozusagen bestärkt und dann habe ich das auch meiner Mutter erzählt und die hat mir dann auch sofort geglaubt und dann am nächsten Tag auch die Anzeige gemacht. Mhm. Und du hattest vorher dich nicht getraut, deiner Mutter das zu sagen? Genau, weil mein Vater hat mir damals eingeredet, dass ich dann keine Familie mehr habe, weil er in den Knast kommt. Meine Mutter kommt dann in die Psychiatrie, weil sie das nicht aushält und ich komme dann ins Kinderheim. Hat er dich eingeschüchtert und quasi erpresst damit? Genau. Ja. Was hat er mit dir gemacht? Also er hat mich nicht vergewaltigt, aber er ist nachts zu mir gekommen, hat mir zwischen die Beine gefasst, hat mich auch mal beim Massieren an der Scheide berührt und hat immer, also das war gegenüber Jahren, nicht regelmäßig, und mich daneben berührt und so. Mhm. So, dann kam der Stein ins Rollen, dann gab es eine Gerichtsverhandlung. Es gab drei. Ah ja. Weißt du, wie er sich vor Gericht verhalten hat? Was er gesagt hat zu den Vorwürfen? Also das erste Mal hat er alles abgestritten, aber dann jetzt im letzten hat er die Aussage vom ersten Gericht wieder bestätigt, und dann hat er auch alles zugegeben und sich auch entschuldigt. Warum gab es drei Gerichtsverhandlungen? Beim ersten hatte er wohl irgendwie Probleme mit seinem Anwalt und hat dann Berufung eingelegt. Mhm. Ach so. Beim zweiten, das war dann eigentlich ganz okay, aber dann war da eine Chefin krank und deswegen konnte das Urteil nicht gefällt werden. Mhm. Und dann musste das alles nochmal gemacht werden und dann musste ich zum dritten Mal aussagen. Und das dritte Mal, das war irgendwie das Schlimmste für mich, weil ich habe so viel geheult da, das kam alles so hoch. Hast du vor Gericht aussagen müssen? Oder hat man dich in einen Nebenraum gebracht oder hat man vorher mit dir gesprochen? Nein, ich musste vor Gericht aussagen. Das heißt, vor all den Leuten musstest du sprechen? Genau. Und er war auch da? Genau. Das ist sicher sehr schlimm gewesen für dich, wie du es gerade schon gesagt hast. Ja. Zu was ist er verurteilt worden? Zu 3 Jahren Haft. Und diesen Brief, den du gefunden hast, den hat er jetzt aus der Haft an deine Mutter geschrieben? Genau, also die hatten, meine Mom hat damals, also die war damals noch mit ihm zusammen, die wohnten zwar getrennt, aber die waren zusammen, bis ich ihr das dann eben erzählt hatte. Und dann hatten die aber noch weiterhin trotzdem so ein bisschen Kontakt. Am Anfang habe ich das noch verstanden, weil die Möbel aus seiner Wohnung von meinem Zimmer eben hierhin mussten und weil die auch noch ein bisschen abklären mussten und manchmal auch mit dem Unterhalt und so. Mhm. Aber dann ging das eben bis jetzt, dass sie irgendwie immer heimlich Kontakt haben. Manchmal, als er noch hier gelebt hat, hat er sich einen Kaffee nach der Arbeit geholt. Die haben telefoniert und geschrieben. Und das muss ich dir sagen, finde ich unglaublich von deiner Mutter aus. Ja, und ich hab das eben immer heimlich rausgefunden. Und irgendwann habe ich meiner Mama dann das alles gesagt. Ich habe ja auch gesagt, ich möchte nicht, dass sie das heimlich macht. Ich weiß auch, dass sie mich nur davor schützen will, weil es mich dann ja noch mehr belastet, wenn sie mir sowas erzählt. Aber wenn ich es dann heimlich rausfinde, dann finde ich das noch viel schlimmer. Und hat sie dir denn überhaupt erklärt, warum sie überhaupt noch Kontakt mit ihm hat? Nach dem, was passiert ist? Ja, meistens wegen Unterhalt oder sowas und solche Geschichten, also nicht wirklich, um privat noch Kontakt zu haben. Das hat sie mir erzählt, aber in Nachrichten stand dann so, ja, wie geht's dir und so. Und ich meine, die haben ja auch lange zusammen gelebt, das kann ich dann auch verstehen, aber trotzdem. Nee, kann ich nicht verstehen, muss ich ja sagen. Wenn er dir das angetan hat, dann finde ich, sollte sie sich radikal von ihm distanzieren. Gut, sie kann Kontakt haben, wenn es um formale Dinge geht, aber keinen privaten Kontakt. Was, dieser Brief, was steht denn jetzt in diesem Brief drin, den du gefunden hast? Also ich habe den heute erst gefunden, habe den dann gelesen und dann, das war ein 2 Seiten Brief. Auf der ersten Seite stand, so wie es ihm geht, dass er jetzt da ein paar Sachen machen möchte, also seinen Realschulabschluss nachholen möchte und solche Sachen, und dann eben auch, wie es mir geht, was ich für Hobbys habe und dass er in seiner, also deswegen wusste ich, dass er jetzt im Gefängnis ist, weil mir hat niemand davon was gesagt. Ach. Dass er in seiner Zelle ein Foto, also mehrere Fotos von uns noch hat, und dass er am Ende hat er auch geschrieben, dass er sich neue Fotos von uns wünscht und so. Und sag mal, du wusstest nicht, dass er im Gefängnis ist? Nein, also ich habe meine Mama. Ja, aber du wusstest doch, dass er dazu verurteilt worden war. Ja, ich wusste, dass er verurteilt worden ist, aber ich wusste nicht, wann er ins Gefängnis kommt, weil das hat ja noch richtig lang gedauert. Mhm, mh. Und ich wusste das bis heute nicht und dann habe ich es ja heute gelesen erst. Ach, das hast du heute erst mitbekommen. Wird denn daraus deutlich, seit wann er jetzt im Gefängnis ist? Nein, also er hat da, er muss schon etwas länger drin sein, weil er hat geschrieben, dass er da jetzt schon seit nach 3 Wochen Arbeit hatte er dazu keine Lust mehr. Also ist er bestimmt schon 1 Monat, 2 Monate drin. Wenn nicht noch länger. Ja. Man weiß es nicht. Und das hat deine Mutter dir auch nicht erzählt, dass er dann... Nein. Hattest du sie mir nie was erzählt. Hattest du sie denn mal danach gefragt, wann kommt er jetzt ins Gefängnis oder ist er schon im Gefängnis? Ich habe sie öfters danach gefragt und sie meinte, ja, sie hat keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, ja, wir müssten mal unsere Anwältin anrufen, die müsste das doch wissen. Weil du, aber sie hat, weil du ja, interessiert weil daran warst, ne? Genau. Mhm. Und sie hat öfters Nachrichten von dem bekommen, mit dem geschrieben. Er hat ihr auch geschrieben, als das alles feststand, wie viel Geld er zahlen muss und wie viele Jahre er ins Gefängnis muss. Aber sie hat mir nie was davon erzählt. Hat denn deine Mutter mal irgendwie sich dazu geäußert, was sie dazu denkt, was da vorgefallen ist? Ja, also sie hat selber so eine ähnliche Vergangenheit. Also bei ihr ist es noch ein bisschen schlimmer und sie konnte mich da voll verstehen. Sie konnte es eben nicht glauben, dass direkt sowas wieder passiert in ihrer Familie. Mhm. Aber sie hat mir auch geglaubt und sie hat mich auch sofort in Schutz genommen und alles. Aber sowas, dennoch, ich denke, sie macht das. Dennoch zieht sie keinen Schlussstrich zu dem Täter. Das ist ja merkwürdig. Das hängt vielleicht auch mit ihrer Vergangenheit zusammen, was man vielleicht psychologisch erklären kann, aber moralisch ist das nicht erklärbar und nicht zu tolerieren, nicht hinzunehmen, finde ich. Also im Brief stand auch, dass die jetzt, er hat geschrieben, schade, dass wir 3 Monate oder dass ich 3 Monate nicht von dir gehört habe und es tut mir leid wegen deiner letzten WhatsApp-Nachricht. Das heißt, die haben über WhatsApp geschrieben, er hat wahrscheinlich irgendwas Doofes geschrieben und seitdem meldet sie sich nicht mehr. Mhm. Das ist ja schon mal etwas. Aber dann, ich weiß ja nicht, ob sie auf den Brief antwortet oder nicht. Und dann hat er auch in dem Brief geschrieben, dass er sie die nächsten Tage anrufen wird. Das heißt, die haben wahrscheinlich auch telefoniert. Das heißt, er hat ein Telefon da und kann von da telefonieren. Genau, und er hat auch geschrieben, das ist ziemlich teuer, also wahrscheinlich Gefängnistelefon. Klar, wenn die WhatsApp machen, dann muss das ja irgendwie, ja, ja, klar. Mhm. Oder irgendwie reingeschmuggelt, man weiß es nicht. Ja. Nach dem Gerichtsverfahren, nach dem Ende des Gerichtsverfahrens, ist der dir da irgendwie nochmal über den Weg gelaufen? Ist er dir begegnet? Nach dem Endschluss, also dem direkten, also nach dem dritten Mal, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Aber ich habe ihn öfters gesehen, als ich das Mama erzählt habe. Ich war irgendwann nervlich so am Ende, weil ich mich mit meiner Mutter gestritten habe, wollte ausziehen. Und sie ruft meinen Vater an und er ist hier hingekommen und hat sich aufs Sofa gesetzt und wollte mit mir reden. Oder ich habe ihn dann mal unterwegs in der Stadt getroffen oder so und das war dann immer wieder so ein Schock, so ein das verstehe Scheiß, ich. Was mache ich jetzt. Das verstehe ich. Hat er sich dir gegenüber mal geäußert, dass er sich entschuldigt hat, dass es ihm leid tut? Das war dieser Tag, wo ich hier komplett fertig war, ausziehen wollte und dann hat sie meinen Vater ja angerufen, er hat sich auf die Couch gesetzt, meinte, ich soll mich da hinsetzen. Und dann hat er gesagt, ja, ich möchte mich jetzt offiziell hier entschuldigen und so, ich kann auch auf Knie gehen und so. Und wenn du mich nicht mehr sehen möchtest, dann sag mir das. Und dann habe ich ihm das in die Augen gesagt und dann irgendwann ist er dann noch abgehauen und meinte, ja, ich habe unser Gespräch aufgenommen, nur damit du es weißt. So, dass er das auf Aufnahme hat, dass er sich entschuldigt hat. Ich finde, das muss ich dir sagen, auch unglaublich von deiner Mutter, dass sie zugelassen hat, dass ihr beide nochmal konfrontiert werdet miteinander. Dass sie zugelassen hat, dass er da zu euch kommt, nachdem das gerade erst alles ausgebrochen war. Finde ich ganz schlimm, muss ich dir sagen. Bin ich komplett auf deiner Seite. Das darf man nicht machen. Das war auch für mich so ein Vertrauensbruch, weil ich hatte meine Mama alles anvertraut. Genau. Sie war nur noch die einzigste Person, die ich hatte. Genau. Und deswegen gab es auch so oft Streit zwischen uns und irgendwie dieses Urvertrauen, was man von Anfang an hat, das ist schon so gesplittert, deswegen. Saskia, bist du denn in den letzten Jahren, in der letzten Zeit bei einem Therapeuten gewesen? Ja, bin ich. Ich bin das auch immer noch, aber diese Nachricht, diesen Brief, den ich jetzt gelesen hatte, ich konnte mich ja jetzt nicht bei meiner Therapeutin melden und ich war einfach so fertig und habe geweint. Wo ist denn deine Mutter im Moment? Meine Mutter ist bei ihrem neuen Freund. Ich habe gerade, also bei mir ist niemand zu Hause. Wann siehst du sie wieder? Morgen. Was wirst du machen? Wirst du sie ansprechen darauf? Nein, also ich habe mir überlegt, ich werde ihr sagen, ja, hast du mal mit der Anwältin telefoniert und weißt du, was aus meinem Vater geworden ist? So werde ich das anfangen, damit Weil ich will nicht, dass sie weiß, dass ich das jetzt so gefunden habe. Mhm. Aber vielleicht hört sie auch gerade mit, ich weiß es ja nicht. Ja, das wäre jetzt ein kurioser Zufall, ne, wenn sie jetzt genau gerade mithören würde. Du bist 15 Jahre alt. Du gehst nur zur Schule, vermutlich. Ja. Ja. Wenn du frei entscheiden könntest, würdest du lieber woanders wohnen als bei deiner Mutter? Eigentlich nicht, weil meine Mutter ist nur noch der einzigste Mensch, den ich sozusagen habe. Und wenn ich sie verlieren würde, auch wenn das manchmal so kacke ist und mit diesem Vertrauensbruch, aber dann hätte ich gar keinen mehr. Also deswegen ist jetzt das oberste Gebot, finde ich, dass dieses Vertrauen in irgendeiner Form wiederhergestellt wird. Hm. Wann siehst du deine Psychologin wieder, deine Therapeutin? Weiß nicht, denke nächste Woche, übernächste Woche. Mhm. Mit der werde ich das auch nochmal, also absolut. Die werde ich da auch nochmal ansprechen. Das wollte ich ja gerade vorschlagen, das bespricht man mit ihr. Und dann fände ich es eigentlich sehr, sehr gut, wenn ihr zu dritt mal zu der zu der Psychologen gehen würdet, deine Mutter, du und du, dass ihr zu dritt sprecht. Damit in Anwesenheit eines Fachmenschen mal wirklich ganz klar und ausführlich darüber gesprochen wird. Vielleicht kann man das Ganze ja irgendwie wieder hinbiegen. Deine Mutter ist dir ja viel wert, das höre ich daraus. Hm. Und deine Mutter wird dich ja auch gerne haben und dich auch lieben. Und vielleicht ist sie auch erreichbar, dass sie sich so nicht verhalten kann. Also das musst du unbedingt mit deiner Therapeutin besprechen, das finde ich auch. Gleich jetzt wird meine Psychologin, die hier arbeitet, dich auch nochmal anrufen. Dann könnt ihr auch nochmal ein bisschen beraten. Okay. Mir tut ja schon sehr leid. Das muss ja ein richtiger Schock heute für dich gewesen sein, als du das gelesen hast. Ja, war es auch. Meinst du, deine Mutter merkt das dir nicht an, morgen, übermorgen, dass irgendwas nicht stimmt? Ich kann mich da so verstellen. Also ich will gar nicht so, dass sie das merkt, aber irgendwie muss man ja auch darüber reden. Auf jeden Fall. Es ist nur die Frage, wann ihr das macht. Das kannst du, rein theoretisch kannst du es ihr auch von dir aus sagen, finde ich. Aber das Ziel muss sein, dass ihr zu dritt am Tisch sitzt. Ein Therapeut oder die Therapeutin, du und deine Mutter. Das muss das Ziel sein. Denn sonst glaube ich, das ist zu schwierig jetzt. Sonst schafft ihr das nicht. Und für dich ist das eben auch ganz wichtig, dass du dann auch ein bisschen Schutz hast in dem Gespräch. Liebe Saskia, jetzt ruft dich mal meine Psychologin an, die Magdalena, ihr könnt ja auch noch ein bisschen beraten, wie es jetzt die nächsten Tage weitergehen soll. Okay. Ich drücke die Daumen, dass sich das dann doch vielleicht vertrauensmäßig wieder eindrängt. Ich wünsche es dir wirklich von Herzen. Danke, Domian, und ich wollte nochmal sagen, dass ich deine Sendung echt klasse finde und dass ich die eigentlich immer höre. Dankeschön, das freut mich, dass du es sagst. Vielen, vielen Dank. Du legst auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Okay, danke. Tschüss. Ciao. So, und jetzt geht's weiter mit Julien, und die ist 16. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Julien, grüße dich. Und was geht's bei dir? Das hört sich wahrscheinlich jetzt nach den ganzen Geschichten ein bisschen komisch oder nicht so schlimm an, aber ich würde gern drüber reden, wie es für Jugendliche heutzutage in der Schule ist und wie stressig das vor allem ist. Ah, das heißt, du empfindest das für dich auch sehr stressig? Ja, ich mache gerade, so in ein paar Wochen habe ich meinen Realschulabschluss gemacht und gehe dann weiter aufs Gymnasium und habe jetzt schon ein bisschen Angst, weil auch die 10. Klasse einfach schon so arg stressig war und Erzähl doch mal so den Leuten, die vielleicht so in dieser Realität, von der du jetzt gleich reden wirst, da nicht so bewandert sind. Was ist so besonders stressig? Was macht den Stress aus? Erzähl mal. Also, in der 10. Klasse in der Realschule ist ja so, man muss seine Prüfungen schreiben, in Mathe, Deutsch und Englisch und vielleicht noch in die mündliche Prüfung. Das ist auch schon immer so. Das ist auch gar nicht eigentlich das Problem. Das große Problem, das ich finde und das eben auch bei vielen von meinen Freunden auftritt, ist, dass wir einfach unglaublich viel auf einmal machen müssen. Wir müssen zu Anfang des Jahres schon in Englisch eine mündliche Prüfung ablegen und wir müssen noch eine FÜKOM machen. Eine was? Eine FÜKOM, das ist so ein Aufsatz, auch so ein ja, ein Referat quasi über zwei verschiedene Fächer. Und die müssen wir während den mündlichen Prüfungen und den schriftlichen Prüfungen vorbereiten. Und wir schreiben noch Arbeiten dazu. Und wenn man eben am Ende des Jahres nicht, sagen wir mal, eine 2,0 hat, wird man an Gymnasien nicht angenommen. Ja. Man findet keine guten Ausbildungsplätze. Und ich finde einfach, dass das für Leute in meinem Alter, also 15, 16, 17, die den Realschulabschluss machen, zu viel ist. Auch auf dem Gymnasium ist ja der Stress unheimlich groß. Das heißt, ihr euch plagt jetzt schon in dem Alter die Angst, in ein paar Jahren vielleicht irgendwie nicht den Anschluss zu finden. Und ja klar, also setzt euch deshalb dann auch unter einen wahnsinnigen Druck. Es ist ganz akut. Zum Beispiel findet eine Freundin von mir keinen Ausbildungsplatz. Die hat wirklich gute Noten in allen Fächern, bis auf Mathe, da hat sie eine 5. Und deswegen findet sie keinen Ausbildungsplatz und niemand will sie annehmen, keine Schule will sie annehmen. Und daher hört man auch immer wieder und mittlerweile auch immer öfter, dass ganz junge Leute, die vielleicht gerade ihr Abitur gemacht haben, fast so etwas wie einen Burnout schon haben. Richtig. Also ein Erschöpfungszustand. Ich denke, das geht einfach nicht, dass sich Teenager fühlen wie 40-Jährige, die jahrelang gearbeitet haben. Und ich denke, das kommt daher, es gibt ja im Moment das G8, das heißt, dass man das Gymnasium in 12 Jahren fertig macht. Ich bin extra den Umweg über die Realschule gegangen, dass ich nicht ins G8 muss. Aber viele Freunde von mir machen das auch. Und dann denke ich einfach, das hat ja kein pädagogisch, das ist ja nicht pädagogisch wertvoll. Das bringt ja eigentlich überhaupt nichts. Das ist nur dazu da, dass schneller Leute fertig sind, die eben arbeiten können. Ja, es ist alles darauf ausgerichtet, schneller, noch besser und noch effektiver und noch zielgerichteter. So fängt es ja an. Das heißt, ihr werdet von ganz unten an schon so gezüchtet, weil ihr sonst nicht in dieser Gesellschaft optimal funktioniert. Richtig. Und wenn ihr nicht optimal funktioniert, fallen alle unten durch und schaffen nicht das, was sie gerne mal werden wollen oder machen wollen. Genau. Ich verstehe das gut. Ich kann es mir wirklich gut vorstellen. Die Frage ist nur, wer kann dagegen angehen? Was kann man da machen? Ich habe ja den Eindruck, dass unsere Gesellschaft immer verrückter wird, dass das immer schneller und noch intensiver und noch konkurrenzlastiger alles wird. Ja, auf jeden Fall. Zur Konkurrenz zum Beispiel kann ich nicht auf mein Traumgymnasium, weil ich um 1/10 zu schlecht bin im Gesamtdurchschnitt. Und da gibt's eine Rangliste und ich bin ein Platz unter der letzten, die eben auf das Gymnasium gehen darf. Und dann gibt's da Konkurrenzgedanken. Außerdem, ich denke, die einzigen, die da was dagegen tun könnten, wären die Politiker, aber die lassen sich eben von der Wirtschaft zu arg beeinflussen. Genau. Die sagt, wir wollen schneller mehr Leute haben. Ja, das ist eine Frage der Bildungspolitik. Da gebe ich dir völlig recht, ja. Was ist dein Traum? Was möchtest du, wenn du frei entscheiden kannst, hoffentlich irgendwann, was möchtest du gern mal werden? Das ist eine schwere Frage, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass ich studieren will. Dafür brauche ich mein Abi. Ich weiß aber noch nicht genau, was ich studieren will. Auf jeden Fall auch nicht in Deutschland. Ich glaube, letztendlich... sondern wo? In Schweden würde ich gerne studieren. In Schweden, okay. Ich glaube, letztendlich bleibt euch gar nichts anderes übrig, eure Generation jetzt, als auf die Zähne beißen und durch. Ja. Weil Bildungspolitik ist sehr langsam. Das sind langwierige Prozesse und das dauert dann Jahre, ehe dann jemand davon dann auch profitieren kann. Richtig. Aber ich find's gut, dass du dazu mal angerufen hast. Darüber haben wir hier noch nie gesprochen. Und man hört das und kriegt das irgendwie an allen Enden mit, dass das Schüler und Studenten sowieso später sehr betrifft und viele schlaucht. Man muss dann, glaube ich, privat, persönlich irgendwelche Strategien entwickeln, dass man es schafft, den Druck nicht zu sehr an sich heranzulassen. Ja. Aber das ist dann ein großes anderes Thema, wie man das am geschicktesten schafft. Genau. Jolien, ich danke dir auf jeden Fall für deine Meinungsäußerung zu diesem Thema. Das fand ich sehr gut, dass du angerufen hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und hier ist der Florian. Und Florian ist 26. Guten Morgen, Florian. Hallo, guten Morgen. Hallo, Florian. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um meinen Job. Was machst du denn? Ich bin seit 8 Jahren im Escort-Business. Sprich, ich treffe mich in meinem Job mit Männern, habe mit denen Sex und finanziere mir damit meinen Lebensunterhalt. Du bist eine männliche Hure. Kann man richtig. So sagen, ne? Ja. Richtig. Seit 8 Jahren schon. Seit 8 Jahren immer zwischendurch mit aus dem gesellschaftlichen Auge seriösen Jobs. Ich habe im Hotel gearbeitet als Friseur, in der Gastronomie. Wie viel so im Groben verdienst du denn im Monat jetzt? Das ist von Monat zu Monat unterschiedlich, weil genau das ein Vorteil dieses Jobs ist, ich kann mir einteilen, wann ich arbeite und wenn ich arbeite, halt in kurzer Zeit, kann ich sehr, sehr viel Geld verdienen. Sag mal so eine Zahl, damit ich eine grobe Vorstellung habe. An einem guten Tag, wenn ich mich von morgens bis abends ans Internet setze, präsent bin im Internet und mich auch auf alle Treffen einlasse, die ich quasi zur Verfügung habe, kann ich bis zu 500 Euro am Tag locker verdienen. Mhm. Wer weiß in deinem Umfeld, was du machst? Also Familie und Freunde eigentlich alle. Ah, die Familie weiß das auch? Deine Eltern wissen das? Ja, also es lebt nur noch meine Mutter. Ja. Was sagt die denn dazu? Die hat ein recht großes Problem damit, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, es liegt auch daran, dass sie so ein bisschen sich selber die Schuld dafür gibt. Also sie denkt, dass jemand die Schuld dafür tragen muss, dass ich diesen Job mache. Mhm. Für mich ist es völlig in Ordnung, aber das kann sie nicht so ganz greifen, glaube ich. Du bist schwul? Ich bin schwul. Mhm. Hast du einen Freund zurzeit auch? Im Moment nicht, nein. Könntest du überhaupt einen Freund haben, während du diesen Job betreibst? Also bisher zweimal in meinem Leben hatte ich es. Es ist sehr kompliziert, würde ich sagen. Ist das vielleicht nicht eine schlimme Nebenwirkung dieses Jobs, dass du auf Liebe verzichtest? Ich glaube, gerade weil ich diesen Job mache, sehe ich Liebe aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ja gut, aber das ist ja meisten anderen. Das ist ja keine Liebe, das ist ja eine Illusion, die du verkaufst. Da geht es ja nicht um Liebe, um Vertrauen, um Loyalität zu einem Menschen. Nee, um Gottes Willen, nein. Aber hast du nicht Sehnsucht danach, auch mal, abgesehen von diesem ganzen Sexzeug, mal eine innige Beziehung zu einem Mann zu haben? Ich weiß nicht. Also es ist sehr, sehr schwierig als schwuler Mann heutzutage, finde ich. Naja gut, also heutzutage ist es leichter. Wenn man den Job macht oder nicht, ich weiß nicht. Mhm. Was macht das denn mit deiner Sexualität? Hast du privat Lust noch auf Sexualität? Definitiv, ja. Mhm. Jetzt bist du 26, machst du schon 8 Jahre. Hast du für dich irgendeinen Plan, wie lange du das machen möchtest noch? Nee, im Moment nicht. Aber Ende offen quasi so, ne? Das kann noch eine ganze Weile sich hinziehen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich da noch nicht festgelegt. Irgendwie erlebe ich mein Leben so, dass es sich jedes Jahr sowieso völlig neu orientiert. Ja. Florian, jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Ich wollte noch ganz kurz was sagen. Ich urteile nicht über den Job von Huren oder männlichen Huren. Ja. Achte nur auf dein Leben, auf deine Seele, auf deine Psyche, dass du keinen Schaden davon trägst. Wenn du irgendwann merkst, es tut dir nicht mehr gut, dann geh radikal da raus. Das musst du machen. Das auf jeden Fall. Ich muss jetzt leider hier auch radikal rausgehen, weil die Sendung vorbei ist. Schön, dass wir uns heute kennengelernt haben. Alles Gute wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Und dann will ich noch etwas sagen. Am Montag werde ich etwas verkünden. Das sage ich euch jetzt noch nicht, aber am Montag sage ich das. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.